Eine der neuen amerikanischen Folkbands, Blood Meridian, Kick Up The Dust nennt sich das aktuelle Album, das tatsächlich auch irgendwo am Lagerfeuer mitten in der Walachei aufgenommen sein könnte. In the Forest Under the Moon nennt sich dieser Song. In Amerika gibt es analog zu dem europäischen Phänomen auch so ein richtiges Comeback des Folk. Viele Bands, von denen man hierzulande noch nichts gehört hat und die in den USA auch nicht gerade Superstars sind, orientieren sich an Folkplatten aus den 60ern und der Psychedelic Music. Beispiel Tilly and the Wall von ihrem Album Wild Like Children hören wir den Song Reckless.